Letzter Aufruf für Flug Air Berlin 6505 nach Flughafen Köln-Bonn. Bitte begeben Sie sich umgehend. Wie? Das ist am anderen Ende der Stadt. Das kann nicht sein! Thorsten! Was geht, Flug gefunden? Ich habe es Ihrem Bruder gerade schon erklärt. Sie sind am falschen Flughafen. Haha. Nein, wirklich. Das hier ist Tegel. Sie müssen nach Schönefeld. Das ist am anderen Ende der Stadt. What? Wolltest du mich verarschen? Der fliegt in genau 50 Minuten. 50 Minuten Berlin. Von Benjamin Quabeck. Mit Thorsten und Dennis Krajcek. Ich brech dir die Beine, wenn wir das nicht schaffen. Schaffen wir. iPhone sagt, 4 Minuten zum Jakob-Kaiser-Platz. Und dann? Und dann weiter U7. Und dann? Ja, man bist aber zu B. Geht so nicht mit einer Hand. Bin ich alles gleich beim Bus raus. Mach ich einen Plan. Lass uns erstmal den scheiß Bus erwischen. Außerdem, kannst du wirklich erstmal ganz zu B sein, ja? Meine Schuld ist es ja wohl nicht. Natürlich ist es deine Schuld. Ey, was ist dieser Fuck? Dreht euch los! No, Dex 9! Alter, renn! Renn! Ey, stopp! Nochmal, haben die uns Gehirn geschissen oder was? Entschuldigung, echt sorry. Ich bin so schnell gerannt, da ist mir irgendwie der Rucksack von der Schulter gefallen. Nimm deinen scheiß Fuß aus meinem Busch! Komm on, Mann, Entschuldigung, wir sind am falschen Flughafen. Ja, und dann schmeißt du mir deinen Krempel weg oder was? Sorry, Mann, war nicht so gemeint. Unser Flieger geht in 50 Minuten. 49, um genau zu sein. Nach Schönefeld! Der letzte Flug heute nach Thessaloniki. Nee, da habt ihr keine Chance, du. Come on. Come on, come on, na gut. Willkommen in der Stadt der Scheiternden. Und dann mal schnell rein jetzt. Ich fahre nach Berlin. Ah, Berlin. Kennst du Berlin schon? Nein. Na, da wirst du aber staunen. Wenn es jemand besonders eilig hat und er will in ein anderes Stadtviertel, so packt man ihn auf dem Postamt rasch in eine Kiste, steckt die in eine Röhre und schießt sie zu dem Postamt in das Viertel, wo er hin möchte. Oh, Fässchen, ja? Zweimal dann. Alles Stufe C, ja? Müsst ihr euch eigentlich mehr Zeit nehmen? Berlin ist schön. Eine Stunde ist ein bisschen knapp. Reicht doch jetzt. Möwe! Diese Scheißkaxen, hallo! Mach aus hier! Riech dir aus dem Weg, Mann! Bist du behindert, Tönn? Schick ich dir hier noch! Hör dann mit deinem Scheiß! Arschloch! Alter, was ist denn hier los? Alles total Mallo. War doch gar nichts. Mongo, Agro. Was? Mongo? Wer? Behindertenwitz oder was? Nee, nix, nur ein Vollidiot. Kann echt nicht fahren, der Spast. Hä? Ah. Der Seher kann auch sprechen. Was soll das denn jetzt? Habt ihr da noch einen Flüchtling drin? Da ist nur mein Zeugs drin. Dann könnt ihr ja reinklettern, wenn das mit dem Flieger nicht mehr klappt. Und euch verschicken lassen. Da holt euch der Kurier dann auch direkt an der Tür ab. Ist vielleicht sicherer. Witzig. Woher sollen wir denn wissen, dass hier zwei Flughäfen gibt? Habt ihr kein Internet? Inder? Wir dachten, da in Schönefeld steht nur eine Bauruine. Du dachtest das. Fake News. Wieso das denn jetzt? Schönefeld lebt. Du Lurch! Da sagen wir dieses Arschloch, du! Die Bauruine steht daneben. Strahlend schön. Ja, die lassen nachts komplett die Lichter an. Ist wohl billiger als ausschalten. Diese Idioten. Da hält man ein ganzes Geld hin. Die haben da Studenten als Wachleute für 5000 Euro im Monat beschäftigt. Unfassbar! Schöne Scheiße, du. Ja, aber das könnt ihr euch heute Nacht ja selber anschauen. Heute Nacht liegen wir im Mamari Palace am Strand. Yes, wir schaffen das. Wir müssen nur die U7 erstmal kriegen. Kriegt er nicht. Hä, wieso? Kriegt man nie. Hä? Du weißt doch gar nicht, welche wir meinen. Und ob sie Verspätung hat oder so. Ist egal. Ihr habt Berlin halt noch nicht gescheckt. Wir kriegen die. Aber die braucht 45 Minuten bis... Rudolf. Was ist das für ein bescheuerter Name überhaupt? Egal, ist doch geil. Dann kommen wir genau zum Gate-Closing da an. Und dann belaber ich die. Nee, von Rudolf ist ja noch Bus X7. Der braucht reine Fahrzeit nochmal 7. Fuck. Das wird nichts. Und wer hat's gewusst? Ja, Mann, gib alles. Jungs, ihr habt echt keine Chance. Macht euch einen schönen Tag auf dem Kudamm. Nee, das geht nicht. Hängt bei mir ein Job dran. Geschäftlich unterwegs, ja? Ja, schon. Aber Pendler wirst du nicht, versprochen? Haha. Das ist Stuart? Ja, klar. Ach, das ist Fluglotse. Nee, Treffer. Na, dein erster Flieger landet ja gleich. Ey, kannst du mal aufhören? Bist du auf Speed oder was? Immer. Die Tarana darf nicht unter 50 fallen, sonst kabumm. Du bist so witzig, alter Mann. Bin ich auch. War sogar schon mal im Fernsehen damit. Was sind jetzt eigentlich mit unseren Tickets? Ich war echt im Fernsehen. Geil, aber was ist mit den Tickets? Nee, Leute, beim Fahren stelle ich nichts aus. Mach ich schon lange nicht mehr. Der tippt richtig Ärger dafür. Ey, Thorsten, kann das sein, dass wir hier in der unfähigsten Stadt überhaupt gelandet sind? Auf jeden Fall, das ist Berlin. Ey, ist da hinten schon die Haltestelle? Jakob-Kaiser-Platz. Pass mir aber auf mit dem Fahrradweg. Ihr fahrt euch tot. Alter, noch keine 4 Minuten, Mann. Geil. Okay, raus mit euch. Was ein Spasti! Ey, Benny, weißt du was? Fick dich! Alter, was schläfst du eigentlich mit dir rum? Alter! Meine Sachen! Scheiß Rolltreppe, fertig! Zurückbleiben, bitte! Los, halt die Tür auf! Ah, mein Fuß! Okay, ihr Clones. Lass den Wagen in Ruhe. Halt's Maul! Richtung Rudolf? Spandau. Ah, sorry. Wer ist jetzt? Einsteigen oder nicht? Sorry, vertan! Meine Herren Soldaten. Hey, guck dir das an. Die lachen alle. Was für Idis. Da ist sie. Scheiße, immer noch keine Tickets. Egal, schaffen wir nicht mehr. Los, rein da. O7 nach Udo, bitte einsteigen. Hey, lass mal Kontrolleure checken. Und? Die zwei da hinten, die warten. Scheiße, stimmt. Die A6 da. Zurückbleiben, bitte. Die steigen ein. Scheiße, wusste ich's. Reicht doch jetzt. Die schaffen es nicht bis hier. Guck dir mal die ganzen Affen an. Dennis, was schleppst du da? Meinst du, die steigen bei der nächsten aus? Ja, logisch. Die fahren hin und her. Haben jetzt alle hier gesehen. Was soll ich noch kontrollieren? Also jetzt mal echt. Wie liegen wir in der Zeit? Na, passen tut's nicht. Was heißt das? Mit Umsteigen brauchen wir noch 50 Minuten, aber Closing ist in 42. Hä? 8 Minuten fehlen. Scheiß, 8 Minuten, die sollen sich mal nicht anstellen. Ja, aber Sicherheit ja auch noch. Fuck. Hey, hier gibt's einen Plan. Die Shortcuts wird auch nicht. S-Bahn? Macht alles keinen Sinn. Die Bahn. Was? Die Bahn muss einfach schneller fahren. Ja, geh mal vor, sag mal an. Was mit Taxi? Was bringt das? Durch die ganze Stadt. Kostet einen Kram. Ein bisschen was. Für das Getröte? Nee, Kollege. Tschü, war ordentlich. Ich hab viel geübt, Mann. Scheiß hast du. Voila! Was denn nochmal? Bist du Malo? Bist du nur ein Kind? Ein Kind, das Kohle will. Nee, das stimmt schon. Das ist so was auf jetzt. Das nervt so was von. Und dann noch lauter so eine kleine Peoples. Hau ab. Ist schon geil, Mann. Ey, jetzt werd nicht noch frech, doch. Hey, jetzt lass dir mal in Ruhe. Er ist doch noch ein Kind. Ich bin kein Kind. Was denn dann? Du bist ein ganz mieses kleines Kind, das meine Kohle will. Zecke. So, dann auch mal hier die Tickets. Scheiße. Keine Panik, gleich kommt Station. Momentchen, junger Mann, was muss ich denn blechen? Haben Sie keinen Fahrausweis? Na klar, geht. Jungfernheide. Das ist meine Station. Alter. Ey, ihr da, hier bleiben. Wer? Wir? Ja, klar. Graubrot. Wow. Los, Rob. Aua. Los, rechter. Hey. Scheiße. Hey. Lass uns mal. Komm mal, oh, egal. Ja. Los, raus. Hey. Da lang. Hey, stehen bleiben. Falscher Weg, Mann. Die fangen uns ab. Stehen bleiben. Treppe. Scheiß Rolltreppe. Geht eigentlich irgendwas in Berlin? In den Späti. Hey! Ich muss doch vor. Was ist los, Junge? Hassel. Was hast du, Hassel, mit wem? Psch, da draußen. Sind die hinterher? Hallo! Was ist los hier? Olli, der ist da lang. Andere auch. Hier? Nein, mehr rechts. Bisschen links da. Ja. Ah, diese Ficker! Also, was ist los? Keiner hat die Tickets. Neue Freunde? Nee, kenn die nicht. Tschüss, Alter. Wir sind auf der Durchreise. Ha! Was denn? Scheiß Durchreise. Wie soll das denn gehen? Wir kriegen den Flieger nicht. Und außerdem habe ich den Sack in der Bahn gelassen. Was? Na, ich bin da an so einem Penner hängen geblieben und der setzt sich da drauf. Und Mann, der war total voll und pisst mir jetzt da drauf. Wetten? Ja, super. Und dann bringt irgendwer den Sack zur Bahnpolizei und dann haben sie uns. Geil. Macht keiner. Hä? Ist Berlin, Mann. Wir brauchen aber den Sack wieder. Was da drin? Mein Ausweis, sein Ausweis, unsere Tickets. Was, Alter, wofür hast du einen Rucksack? Na, wollte ich ja die ganze Zeit umpacken. Nicht geschafft. In 3,5 Stunden von Bochum nicht. Ja, weil du immer so viel laberst. Hey, nicht streiten. Richtig. Ihr braucht doch den Scheiß. Ja, aber wie soll das gehen? Wieso Durchreise? Wir müssen auf den Flieger, aber haben nur noch 38 Minuten. Bis Schönefeld. Habt ihr Geld? Wie viel? Fuffi. Alter! Was regt euch so auf? Nur fürs Fliege kriegen, Mann. Und 20 für den Sack. 70? Wir sprechen das kurz durch. Die wollen uns abziehen. Weiß nicht, der Kleine ist irgendwie okay. Als Finanzsenator sage ich Folgendes. Was sollen wir sonst machen? Wenn dein Job platzt, dann haben wir nichts. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Der macht uns irgendwas vor. Wir sagen einfach, die Kohle ist im Seesack. Und sie können sie nur kriegen, wenn wir es schaffen. Mann, Dennis, wir haben bis jetzt das eine Station geschafft. Fuck. Okay, na gut. Alles klar. Machen wir. 80 aber jetzt. Was? Wieso? Zeit rennt, mehr Risiko. Okay, 80. Aber unsere Kohle ist im Seesack. Den müssen wir erstmal kriegen, sonst wird das nichts mit der Bezahlung. Geht klar, Mann. Ich ruf Torpedo, beste Fahrer. Kommt Ecke Hauptstraße. Okay, los! Los, Jungs, los! Soll man nicht das Maul so aufreißen? Der hilft uns doch. Der weiß schon, was er macht. Der fängt mir an, auf den Piss zu gehen. Wieso redet er eigentlich so komisch? Was meinst du? Mal ganz korrekt, mal ich dich nicht. Ja und? Das ist ein Faker. Ein Ghetto-Faker. Ein Ghetto-Faker-Clown. Was ist dein bescheuerter Plan? Der Plan ist folgender. Torpedo kommt mit seinem Taxi vorbei. Der fährt übelst gut. Der bringt uns zur Grenzallee. Da müssen wir die Bahn erwischen. Uns geht's nicht. Maps sagt 28 Minuten von hier. Wegen Stau. Aber sonntags wären das nur... Ja, ist aber nicht Sonntag. Als Referenz. 18 Minuten. Schaffen wir unter 12. Müssen wir. Schnellen Weg gibt's nicht. Und wenn wir den Sack haben? Bin ich dran. Rest des Plans gibt's im Taxi. Wie redst du eigentlich? Was? Wieso? Genau. Ja, plötzlich so korrekt. Vorhin noch so, 80, kenn die nicht. Und jetzt hier so Professor oder was? Hey, unter uns. So rede ich eigentlich. Aber keine Sorge. Wie du weißt das. Torpedo! Yes! Das soll ein Taxi sein. Mein erstes Taxi mit Fickfolie extra dunkel. Scheißegal jetzt. Berlin ist einfach nur Mallow. Na, dann zeig mal, was du drauf hast. Autobahn! Nee, ist dicht. Geht nur Standstreifen. Nehm ich. Ja, ist dein Risiko. Ich habe das Steuer aber nie angefasst, wenn sie uns anhalten. Geh ich ein. Alter, der ist doch erst 12 oder so. Das glaubt doch keine Sau, dass der gefahren ist. Wir sind denn die Moppos? Wie heißt ihr eigentlich? Thorsten. Dennis. Ich bin Torpedo. Hey, Torpedo. Versenkt die Karre nicht. Torpedo fährt Rennen, keine Angst. Ich hab keine Angst. Was denn für Rennen? Logan Cup. Hä? Dacia Logan, kennst du nicht? Rennen mit Dacia Logan, ja, alles klar. Er war sogar schon im Fernsehen. Wer war's? Nicht in Berlin. Ey, was soll denn das jetzt? Keine Ahnung, aber Maul auf. Das ist voll die harte Szene. Das sind lauter Tschechen und Polen. Grenzsport, das sag ich dir. Da schenkt dir keiner was. Mann, ey, letztes Wochenende in Oschersleben. Da wäre ich fast Dritter geworden, wenn mich dieser Kasow nicht von der Strecke gekegelt hätte. In der letzten Runde, diese Sau. Ja, Mann, scheint ein Arschloch zu sein. Aber vielleicht nicht überbewerten, ne? Fahr mal langsamer. Nee. Für langsamer müsst ihr euch schon wen anders suchen. In Berlin gibt es neuerdings Häuser, die sind 100 Stockwerke hoch. Und die Dächer hat man am Himmel festbinden müssen, damit sie nicht fortwehen. In Berlin gibt es lauter solche Sachen. In Berlin? Was ist denn das für ein UFO da? Ja, was denn? Das Gebäude da. Sieht aus wie Star Wars oder so ein Scheiß. Wie Star Wars? Mann, das ist die Messe, sieht man doch. Kennst du nicht? Welche denn? Venus? Das ist immer was anderes. Ist der echt nicht, was eine Messe ist? Wo kommt der bloß her? Doch, wissen wir, Professor. Bei uns gibt's immer die Fuck off Berlin. Die größte Messe überhaupt. Wohin fliegt ihr? Griechenland. Was macht ihr da? Ich leg da auf. Kein Scheiß? Du bist DJ? Hip-Hop-DJ und Rapper. Ha, Promi-Fahrt hier. Hey, Respekt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir den Flieger kriegen. Und warum von Berlin? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ist aber eigentlich auch nicht so spannend. Och, geht so. Eigentlich schon. Schieflage bei euch? Na, das passiert, wenn man den falschen Leuten die Reiseplanung überlässt, dem Herrn Finanzsenator nämlich. Oder gar nichts macht. Der sich dann die Birne zukifft und Säckchen süppelt. Oder gar nichts macht. Und zu feige ist zu sagen, wenn er Scheiße gebaut hat. Oder gar nichts macht. Wegen Kack 40 Euro. Ach, Schnapper. 40 pro, ja? Und außerdem einen Koffer pro frei. Macht nochmal einen Fuffi. Ihr seid voll crazy, Mann. Ich mein, du hast doch gar keinen Koffer. Ja, wusste ich ja da noch nicht. Ey, wenn das nicht mein Bruder wäre, dann hätte ich mit dem nichts zu tun. Dito. Was ist denn eigentlich mit deinem Auge? Das ist kaputt, Mann. Kriegsverletzung. Also, der liebe Thorsten hat sich voll einen reingelötet und dann im Netz gegoogelt, wie man am billigsten nach Thessaloniki kommt. Das war der Auftrag. Da ist das scheißegal, ob man von Dedorf oder Köln, Frankfurt, Berlin fliegt. Musst du immer erstmal Zug fahren. Und die Bahnfahrt? Hä, die kostet gar nichts. Als ob. 3,5 Stunden schwarz gefahren. Logisch. Mhm, war ein Träumchen. Und Schönefeld war am billigsten. Und dann nach Tegel? Tja, Dennis. Ey, du hast die Reiseplanung gemacht, ja? Du hast gesagt, hier, ich weiß wo lang. Wir waren total gehetzt, nichts gepeilt am Bahnhof und dann, naja, Flughafensymbol auf der Karte gesehen, hingefahren, fertig. Tja, leider das falsche Ende der großen, großen Stadt. Ja, unglaublich witzig. Kackstadt. Ach, nee, passiert öfter mal. Kamen letztens Japaner zu mir, die sind auch wieder in die U-Bahn gestiegen. Die hatten aber noch 4 Stunden, aber diese ganze Aktion... Ich sag nur 80 Euro gespart und Freigepäck. Hey, du hast gar nichts gesagt. Er hat's mir gestern Abend gesagt, weil er die scheiß Hosen voll hatte. Ich kenn eigentlich nur einen, der mal so richtig eingekackt hat. Alter. Das war der Hey, nicht durch mich. Muss man sich mal vorstellen. Wir haben den Flug vor 3 Monaten gebucht. Ja, meine Sonne. Das kann ich jetzt nicht machen, Sonne. Ich... Nee, du, ich habe Fahrgäste. Ja, Flughafenfahrt. Promifahrt. Nee, das kann ich jetzt nicht machen, Sonne. Ja, Ey, musst du bei dem Tempo immer da so rumstöpseln? Ja, das muss ich, weil ich auch meine Privatsphäre habe. Meine Sonne auch. Ich finde das nämlich voll asozial, wenn sie plötzlich auf Lautsprecher ist und alle mithören. Was gehst du überhaupt dran meiner Promifahrt? Ey, nicht in dem Ton, ja? Ich denke, das ist hier ein Notfall. Ist es auch. Also fahr jetzt mal. So, dann halte ich jetzt mal an. Alter, das ist eine Autobahn hier. Musst du... Stadtautobahn. Egal, Torpedo, das ist jetzt wirklich nicht so geil. Was wollt ihr denn? Ist das jetzt hier ein Notfall oder nicht? Muss man halt mal über seinen Schatten springen. Ihr seid hier nur am Leiden. Typische Promi-Scheiße. Ich leide gar nicht. Der hier aber schon. Steigt jetzt aus. Nee, tu ich nicht. Auf einer Stadtautobahn. Ey, Torpedo, lass! Wenn jemand die Bullen ruft, das passiert nicht. Das ist Berlin, Mann. Keiner hat dich schreien. So, Freundchen, jetzt. Komm, jetzt lass los! Auf keinen Fall! Wichser! Leute, ich sag euch jetzt mal was. Ich könnte diesen Samstag auch ganz anders verbringen, ja? Mit meiner Sonne im Park. Aber meiner Sonne geht's gerade nicht gut. Umso mehr müsste ich bei ihr sein. Versteht ihr das? Ja, klar. Ich kann sie aber nicht aushalten, wenn sie so drauf ist. Und deswegen bin ich jetzt hier. Passt auf. Mir ist wichtig, dass ihr jetzt meine Zeit mir nicht vermiest, okay? Ich bitte euch einfach drum. Ich will einfach schnell fahren, bisschen Aufregung, paar gute Gespräche. Das muss doch möglich sein. Selbst wenn er ein Promi ist. Also, keine zwei Klassen hier. Alles klar, Torpedo. Kriegen wir hin, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Finde ich gut, dass du das klar sagst. Gut, ich habe alles im Griff. Kritisiert mich nicht, okay? Machen wir nicht. Aber wir müssen jetzt mal weiter. Sonst klappt das hier alles nicht mehr. Da hat dann auch keiner mehr Spaß dran. Richtig. Aber keine Kritik, Mann. Deine Beats, oder was? Yeah. Ja, Freestyle Dennis, Mann. Zeig mal, was du kannst. Freestyle! Freestyle! Alright. Ja, Mann. Ja, Dennis Reitschek, rock das Mic im Freestyle. Ruhrpott, Rap, Gott, dein Rap ist leider nie geil. Live aus dem Taxi, mitten in Berlin. Die Stadt ist scheiße, sie ist wie Urin. Oh. Icke, Nabel der Welt, wo sich jeder Busfahrer für was Besseres hält. Kaum ist man hier, hat man es satt. Nur Assis und Psychos im Herzen dieser Stadt. Word. Props gehen raus an meinen Man Torpedo. Sicherheit zuletzt, das ist sein Credo. Er spricht immer zu von seiner Sonne. Sie ist die schönste Frau, doch sie ist auch eine Tonne. So dahin gerannt. Hey, stopp. Freestyle ist, wenn man es nicht so meint. Torpedo-Bär, hey. Torpedo-Bär. Torpedo-Mann, war ich nicht so gemeint. Sorry. Icke, ihr redet wie Spacken. Ey, komm noch mal kicken. Berlin, geh mal kacken. Die Stadt ist voll Typen aus Bonn und Erlangen, die nach vier Wochen im Kiez hier zu Berlinern anfangen. Sehen aus wie Idioten in Retro-Klamotten vom Mauerpark Flohmarkt. Ey, seid ihr besoffen? Klar, alles ironisch, ist ein modischer Gag. Das wäre ein witziger Trash und ist nur ein dreckiger Dreck. Hey, Icke, nach hier kommen sie alle. Metropole der Armen, Berlin ist wie Malle. 10.000 Touris in Bussen, gucken, fressen und kaufen. Erst Selfies mit Denkmal, dann Selfies beim Saufen. Auf der Simon-Bach-Straße und am Hackischen Markt. In den Hauseingang pissen, zum Görlitzer Park. Touri-Kneipentour, Flatrate, grölen und feiern. Und beim großen Finale in der U-Bahn abreiern. Icke, Bekleidung für Dicke. Icke, was für eine Ficke. Läuft doch. Hey, ist hier nicht 80? Nur 40 drüber. Geht schon mal. Auf der Stadtautobahn blitzen die eh nur in den Tunnels. Ich weiß genau wo. Achtung, der LKW ist langsam. Ey Leute, ich hatte um was gebeten. Ja, das war doch keine Kritik, Torpedo. Ihr sollt mich einfach machen lassen. Habt ihr kein Vertrauen? Ja, doch. Aber mal ehrlich, wo soll das herkommen? Berlin ist schon strange und wir kennen dich ja gar nicht. Aber er strahlt das doch aus, dass er fahren kann und so. Ja, und? Uran strahlt auch was aus. Klar, Mann. Atomtorpedo. Ja, das gibt's alles. Dreckige Seeminen auch, besonders die Russen. Die haben da viel Zeugs von. Ja, und das ist jetzt auch wieder komisch, dass du dich mit so einem Kack auskennst. Hier, von wegen Vertrauen und so. Leichter Osteuropa-Tick bei Torpedo. Gibt's hier auf. Leute, ich fahr seit 10 Jahren Taxi, okay? Keine Sorge. Ich hab extra mein Studium dafür abgebrochen. Was hast du denn studiert? Jura. Ah, geil. Das war doch das vor der Kreidezeit, oder? Mixaurier. Rechtswesen. Ey, Professor, du fällst auf alles rein. Komm, was kann der denn dafür, dass ihr wie stupide Landeier rüberkommt? Ja, so ist das mit dem Vertrauen. Ihr kennt uns auch nicht. Kleine Lektion. Berliner halten sich immer für die Geilsten. Ah, zu Recht. Du kommst doch gar nicht aus Berlin. Du bist aber auch ein Faker. Wieso? Dann machst du die ganze Zeit auf Ghetto. Ich bin Ghetto. Ghetto-Philosoph. Arschlecken, wir sind Ghetto. Du bist Wanne Eickel. Was denn das? So ein Pissdorf bei uns um die Ecke. Jedenfalls kommst du nicht von der Straße. Willst einfach nur einen Dicken machen. Hey, egal, da vorne sind die Bullen. Ja und? Ja, vielleicht mal langsamer? Ach, Quatsch, Mann. Muss man elegant überholen. Selbstbewusstsein. Es geht nicht um Dicken machen. Warum dann? Das kapierst du nicht, wenn du von der Straße kommst. Hä? Du machst dann auf Straße und das kann ich nicht kapieren, wenn ich von der Straße komme? Genau. So ein Schwachsinn. Klingt aber ganz gut. Klingt total bescheuert. Das ist wie wenn man einem König sagen würde, du verstehst nicht, wie es ist, wenn man König sein will, weil du einer bist. Genau. Oh, Professor. Natürlich versteht der König, warum alle König sein wollen. Oh, ich hab's gesagt. Fuck, no. Was soll denn der Scheiß? Was soll ich jetzt hier anhalten oder was? Hier ist doch gar kein Standstreifen. Halt an. Ja, mach ich schon. Fuck, Mann, die Zeit. Hey, 60 Sekunden haben wir. Aber länger... Was machen die denn da? Warum steigen die nicht aus? Jetzt steigen sie aus. Nicht die Polizei überholen, wenn die schon schnell fährt. Alles in Ordnung? Ja, auf jeden Fall. Nix ist in Ordnung. Ihr Bremslicht rechts geht nicht. Echt? Oh, das tut mir leid. Die Reifen sind runter. Ah! Reifen auch noch runter. Auch nicht gewusst? Doch, also vorne, die sind ja noch gut. Hinten, ich weiß, da bin ich dran. Die Mischung ist einfach zu weich. Immer diese Autobahnauffahrten, da muss man einfach mal andere draufziehen. Da hilft langsamer fahren. Zeigen Sie mal die Papiere. Hier. Stefan, Unfall am Dreieck, Funkturm. Bremslicht machen lassen, Reifen auch. Hey, nee, oder? 48 Sekunden! Gib Gas, Mann! Ein Track noch. Komm, ein Track. Ah, okay, aber bitte kein Freestyle mehr. Ja, dann mach mal Lied 3. In Griechenland liegt das Geld auf der Straße. Man muss es nur aufheben. Geil, Mann. Und kann es dann ausgeben. Ist noch total rough. Ja, ist noch nicht fertig. Da liegt das Geld auf der Straße. Scheiße. Man muss es nur aufheben. Muss noch gemastert werden. Und kann es dann ausgeben. Ey, Kerl, noch zwei Uso, was guckst denn du so? Wir checken hier die Hose, ich und mein Bro, die Herren lassen bitten. Mach mal Konto, wir haben Fett auf Tasche, du nur Gyros Konto. Obwohl legst du dann auf? Betriebsgeheimnis. Was ist denn da so witzig dran? Ja, Betriebsgeheimnis. Betrieb? Das ist der Witz? Witzig. Seid ihr triebgesteuert? Sicher. Logisch. Man muss schon sagen, dass Dennis eine Menge Frauen abkriegt. Ja, macht mein Körper. Und dein Ghetto-Flair. Ach, darum geht's. Frauen. Ja und? Ich habe in deinem Alter noch mit Star-Wars-Figuren gespielt. Die Star-Wars-Figuren haben in deinem Alter noch mit Frauen gespielt. Hä? Egal. Philosophie. Klitoris. Danke, Mann. Ja, wie auch immer. Was wir im Ausland machen, bleibt unser Ding. Ah, wenn ihr es ins Ausland schafft. Warum denn nicht? Weiß nicht. An mir wird's nicht liegen. Wenn, dann liegt's an deinem Sack. Hä? Ja, wenn doch mal jemand Schiss kriegt und die Bullen ruft, die alte Verrückte da aus der U-Bahn, die Wirre da, wenn die denkt, da ist eine Bombe drin, dann stoppen die den Zug und dann ist alles umsonst. Egal, ob da ein Penner drauf sitzt. Terroralarm. Genau. Aber hey, Leute, was die kann, können wir doch auch. Wenn alles nicht hinhaut, dann rufen wir am Flughafen an und fasern irgendwas von einer Bombe in Terminal XY und dann haben wir noch ein paar extra Minütchen. Ja, super. Und dann verfolgen sie den Anruf zurück. Ja, und wir können die Scheiße 100 Jahre abbezahlen. Nee, die Idee ist bekloppt. Haben die mich geblitzt? Ich würde sagen, ja. Fuck! War ein fetter roter Blitz. Bitte nicht. Ja, wo ist das Problem? Kann ihn die Meisterschaft kosten. Was? Wieso denn? Ja, was glaubst du denn? Wenn mein Lappen weg ist, ohne den darf ich gar nicht starten. Oh Mann, hast du mir leid. Scheiße, ja, echt. Ach, war gerade nur 15 drüber. Ich glaube, das wird schon passen. Ja, meine Sonne? Neukölln-Grad. Gleich Grenzallee. Ich schau, was ich machen kann. Ja, für dich immer. Kopf hoch. Oh mein, bitte nicht weinen. Torpedo bringt das in Ordnung für dich, okay? Tja, Jungs, ihr müsst mir was mitbringen aus der Bahn. Was denn? Bisschen Gras, damit meine Sonne wieder scheint. Photosynthese nur andersrum. Da geht so, Junge, labert und labert. Wo sollen wir denn? Josim ist eine fahrende Apotheke. Kriegst du alles. Okay, da hinten kommt die Station. Ihr habt 3 Haltestellen Zeit, um den Sack zu finden und das Gras zu kaufen, okay? Alles klar. In 20 Sekunden kommt die Bahn, aus der wir ausgestiegen sind. Das haut hin. Und raus. Los, los, los. Move, move, move. Schneller! Hier runter! In welchem Wagen landen wir? Keine Ahnung, Mitte irgendwo. Ist doch egal. Ich bin durch. Weiter vorne! O7 nach Budo, bitte. Was, wenn der Sack nicht mehr da ist? Wenn irgendeiner doch Alarm ausgelöst hat? Nein, die Bahn ist wirklich hier! Hat er recht, der Ghetto-Faker-Clown! Alter! Geh doch weg, Mann! Zurückbleiben. So, was ab jetzt? Bitte? Na, die Flöte ist wieder da. Wie denn bitte? Ich hab keine Flöte. Aber was denn hier lassen, Junge? Wir wollten nur kurz unseren Seesack. Ah ja, ich hab auch schon für euch. Wo ist der? Der Seesack. Was? Also ich will jetzt erstmal wissen, was hier überhaupt los ist. Wir brauchen den Sack ganz dringend. Wir konnten nur so schnell hier sein, weil wir vom Staatsschutz eskortiert wurden. Mega wichtig, junge Frau. Staatsschutz, ja, den kenn ich. Aber wo war denn jetzt nochmal gewesen? Wir werden auch einen Preis bekommen, wenn Sie sich erinnern. Hat den jemand weggeschleppt? Ach, Junge, Mann, du machst mal ganz kirre. Also mir fällt jetzt aber auch überhaupt nichts mehr ein. Wegen Terrorgefahr. Terror? Oh Mann. Der liegt da hinten. Ich hab mir nur weggesetzt, weil ich gedacht hab, der Penner sitzt auf eine Bombe. Danke. Und, was ist denn jetzt mit meinem Preis? Schicken wir ihn zu. Ah, nicht mit dem scheiß DHL. Blaschko-Allee. Da ist er. Stinkt, aber nicht nach Pisse. Dann her mit der Kohle. Wenn wir den Flieger haben, Freundchen. Gar nicht, der Deal war, das Geld gibt's später, weil es ist im Sack. Sack da, Geld her. Spät das jetzt, Mann. Auf keinen Fall. Graubot. Mann, Dennis, Blödsinn. Mann, wieso? Komm mit und lass mich los. Nein, Mann. Kommt sonst nie Flughafen. Du bist ein Idi. Gib ihm das Geld. Mann, ich brauch jetzt. Okay. Als ob, aus der Hosentasche. 40 jetzt. Rest am Flughafen. Ich ruf Torpedo an. Wir brechen ab. Verreck doch in deiner scheiß Kohle. Klar, Mann. Was macht er denn jetzt? Wahrscheinlich was kaufen. Was war denn dein scheiß Plan auf einmal? Ja, Mann, du Idi. Wir sind doch schon fast am Flughafen. Von hier aus klappt das doch mit jeder Taxe. Für 20 und nicht für 80 Euro. Oh, ich Penner. Wo ist der Typ überhaupt geblieben? Hashima Allee. Nicht, dass er sich jetzt verpisst mit meiner Kohle. Ich glaube, da hinten ist er. Hey, der will aussteigen. Verzieh dich! Hey, stehen bleiben! Fuck, Mann! Was ist los, Leute? Aufreger? Du wolltest abhauen. Nee, Mann, dann wär ich nicht mehr hier. Zurück. Was lachst du hier so rum, hä? Nichts, nur so. War das der Ticker, der da abgehauen ist? Was für ein Ticker? Kenn ich nicht. Ja, was ist denn der Plan? Pritz Süd raus, Torpedofeld Flughafen. Wisst ihr doch, nächste. Und wie lange dauert das zum Flughafen? Map sagt 12, schaffen wir 9. Was? Hör doch mal auf, so bescheuert zu reden. Ey, und benutz Artikel, Mann. Was willst du? Ich red, wie ich will. 9 Minuten. Dann haben wir nur noch 3 bis zum Gate. Könnte aber klappen. Zu welchem Ausgang? Fahrtrichtung. Alter, da ist eine Horde Assis auf dem Bahnsteig. Echt viele. Richtiger Mob. Ist das hier immer so? Fuck, das sind Abus Leute. Wird der Pusher gerufen? Scheiße, die bringen mich um. Was? Wieso? Dann duck dich. Bring den Dope. Egal jetzt. Scheiße, das war's. Haut bloß ab. Mann, kleiner, jetzt wein doch nicht. Hey, los, komm. Ab in den Sack. Dieser scheiß Reißverschluss. Alter, was ist das denn? Hanteln? Nur Fitnesshanteln. Und mein Punching Ball. Hier, halt mal. Los, kriech da rein. Schnell, die kommen. 7 nach Udo, bitte einsteigen. So. Und jetzt die Kohle zurück. Ja. Los, nimm die Fitnesshanteln und den Ball. Ach, scheiße. Heb auf. Gib mir die andere. Ja. Hey, Wallah, ey, Busse. Ey, erstmal aussteigen lassen. Oh, tschüss, Junge. Mich auch. Hey, Hantelmann. Rechts. Maul halten! Hey! Selber! Ich war das! Thorsten, du sollst besser mal das Maul halten! Okay, dann mach ich das mal. Glotzen eh schon alle. Und draußen wird er noch mal ganz neu verhandelt. Herr Finanzsenator. Alter, heftiges Wetter! Wo ist Tornado? Felix! Falsch! Was? Wieso? Treppe hoch. Dann rechts, hab ich gemacht. Mann, ich kann nicht jeden scheiß Bahnhof kennen. Da hinten ist er. Los! Du hast 9 Minuten bis SXF. Schaff ich in 7. Festhalten? Ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr. Gab Probleme mit Abu. Was? Einer von seinen Leuten ist abgezockt worden. Seine Jungs hatten eine Stinkwut. Echt? Von wem? Na, von mir. Und von den beiden da. What? Ja, total nice. Als ihr Schiss hatte, dass ich abhaue und da so angekommen seid. Da dachte Abus Pusher, dass ihr wegen ihm kommt. Zivilkops oder so. Der hat nur aus dem Augenwinkel gesehen, 2 Typen gehen schnell durch den Wagen auf ihn zu. Mann, das war so geil. Ich hatte die Kohle gerade noch in der Hand. Er hat das Dope fallen lassen, da habe ich meine Hand mit der Kohle weggezogen. Und er ist rausgesprungen. Und dann hat er seine Leute angerufen. Alter, das heißt, das Gras war for free? Naja, wenn ich die wieder treffe, erzähle ich einfach, dass ihr wirklich Bullen wart und alles einkassiert habt. Perfekt, dann behalten wir die 80 Euro mal schön. Ich habe aber noch für 30 gekauft. Ja, dann behalten wir zumindest die. Und 20 für die Sache mit dem Sack. Kriegt er 30 raus. Gib mal, Dennis. Wieso? Für den Sack kriegen wir doch die 20 Euro. Nee, Torpedo. Ich würde sagen, da sind wir bei 0. Aber es ist eine lange Geschichte. Aber Jungs, jetzt mal ohne Scheiß. Wir können die ganze Sache doch nicht für 30 Euro durchziehen. Nicht mal in Berlin, wir sind doch kein Start-up. 30 und Dope immerhin. Und eine Menge gute Laune, gute Gespräche, schnell fahren. Alles, was du wolltest. Nächste rechts. Laut Maps noch 6. Okay, dann müssen wir jetzt aber mal ganz schnell zu Ende verhandeln, okay? Also, Sack für 0 von mir aus. Dope geht aber gegen Blitze. Die kostet auch 30 bei 15 zu viel. Bleiben noch die 50 für den Flieger. Hey, Blitze ist aber dein Risiko. Da haben wir doch gar nichts mit zu tun. Alles klar. Und es ist auch dein Risiko, ob ihr den Flug erwischt. Ey, wir kommen ja auch nochmal wieder. Dann können wir ja die Rückfahrt bei dir buchen. So, da fahre ich jetzt mal 50, so wie sich das gehört. Ey, lass den Scheiß. Also, neuer Vorschlag. Ich fahre 50 und das ist auch das Mindestgebot. Und ihr legt für jedes km/h einen Euro drauf, damit hier überhaupt mal was passiert. Ist quasi Speed nur andersrum. Die Nadel muss immer unter 50 bleiben. Mann, fahr schneller, das klappt nicht mehr. Ja, ja, wir sind noch lang nicht da. Ich hab keine Eile. Bringt er plötzlich nichts mehr ein? Und was ist da drin? Nee, lass mal. Das muss ich schon selber wissen, aber... Dann bleibt's halt beim Tempolimit. Der bringt nichts mehr ein, weil ich den kleinen Boris darin aus der U-Bahn getragen habe. Was, was? Wegen Abus Schergen? Oh Mann, danke, ihr Assis. Ihr habt mich gerade erpressbar gemacht. Okay, dafür schenke ich euch 10 km/h. Aber was ist denn da ansonsten drin? Wirkt ja mega schwer. Hanteln. Der große Idiot schleppt Hanteln mit sich rum. Wieso das denn? Und ein Punching Ball. Ey, Mann, das brauche ich halt, um in Form zu bleiben. Du wolltest das auf den Flieger schleppen? Ja, nur Fitnesshandeln, ja klar, ein bisschen Shaping muss schon sein. Ich schätze mal, die hättest du dir auch irgendwo leihen können. Ja, ja, wer weiß. War doch kostenlos. Bis 20 Kilo. Nimm ich lieber mal mit. Was soll ich da sonst mitnehmen? Krieg ich doch gar keine 20 Kilo zusammen mit Shorts und Muscle Shirts. Wo sind denn deine Platten? Laptop. Aha, ein Hip-Hop-DJ ohne Platten. Ich glaube kein Wort. Und den Flug selber zahlen und wegen 40 Euro da rumspacken? Also jetzt sagt mir mal, was ihr da wirklich treibt, wenn ich euch da hinbringen soll. Hey, was für ein beknackter Job ist das? Gib 10 km/h. Personal Trainer. Alte Mamis über den Strand scheuchen? Nee, junge Töchter klar machen. Ehrlich gesagt wissen wir das auch nicht so genau. Aber auf jeden Fall geht es eigentlich darum, dass Dennis abends noch auflegt. Sicher. Klar, Mann. Und ich beatboxe auch. Und ich bin sein Manager. Ich mache ihm da ein paar Gelegenheiten klar. 100 pro. Na gut, Jungs, ich sehe schon. Dann kriegt er Künstlerrabatt. Noch 4 Minuten bis SXF. 7 bis Closing. Also, die 50 plus 30 für die Blitze. Und das Dope hat der Boris kostenlos organisiert. Sind wir also bei 80. Aber wenn ich die Hanteln krieg, dann 50. Hä? Hey, das ist aber nicht schlecht, Dennis. Du brauchst da echt keine. Und zu Hause lässt du wieder welche aus dem Studio mitgehen. Stimmt. Deal. Na dann, schmeiß mal den Propeller an, Torpedo. Ja, meine Sonne, was denn? Nee, habe ich... Jetzt lass mich doch auch... Ey, weißt du was? Ich fahre hier, ja? Ich habe hier Promis im Wagen. Ich kann nicht immer ans Telefon gehen und hier rumstöpseln. Das ist total riskant. Sonne, ich... Weißt du was? Ich leg jetzt... Fuck! Was machst du? Aua, meine Fresse! Scheiße, mein Gott, mein Gott. Sieht aber nicht so schlimm aus. Weißt du, was die Felgen kosten? Nee, aber damit kannst du noch fahren. Das muss man sehen. Der Reifen geht sicher noch platt. Die Felge hat einen Schlag. Das ist echt übel. Ja, mies. Aber können wir vielleicht erstmal darüber zum Flughafen? Ey, kannst du vielleicht mal aufhören, nur an dich zu denken? Das können wir mal schön nachverhandeln. Ich hab dir gesagt, dass das Kacke ist beim Fahren. Hier wird nicht nachverhandelt. Wir haben schon nachverhandelt. Aber willst du mich verarschen, oder was? Ey, Dennis, komm runter! Ey! Ey! Ey! Kinder. Egal, mit Handeln hätte das nie geklappt. Ja, hätte das geschnappt. Komm, wir schaffen das noch 3 Minuten. Last call for passengers, Steger and Nash. Flight Ryanair 146 to London Stansted. Please proceed immediately to gate so. 837. Wo ist Easy Peasy? Ah, guck mal da hinten. Passagiere, Steger und aua! Sorry! Danke, weg da! Aus dem Weg! Oh, hey, Wichser, echt. Dummes Arschloch. Zweimal Thessaloniki, hurra! Oh, das ist ein Problem. Warum? Der ist überbucht. What? Das tut uns leid. Sie können morgen um 7 Uhr nur den ersten Flug nehmen. Ja, und Entschädigung? Nee, warte mal. Das muss gehen. Ich leg da auf. Da muss ich morgen Nachmittag sein. Super wichtig. Also, wir können Ihnen hier ein Zimmer im Airport-Hotel anbieten und einen Taxigutschein für Thessaloniki. Ja, super. Ja, und was noch? Halbpension. Aber mehr geht leider nicht. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ja, wir besprechen uns. Lass uns das machen. Was bist denn du für ein scheiß Manager? Die kommen viel zu billig weg dabei. Die sollen bluten. Fuck Berlin. Wir könnten heute Abend am Strand liegen. Ja, nee, nicht wirklich. Was? Wieso? Ich hab geplant, dass wir da irgendwo im Flughafen pennen. Der landet so spät, dass wir es nur noch mit dem Taxi zum Hotel schaffen würden. Und das kostet mega. Okay. Dann sollen die das zahlen. Also gut, schweren Herzens. Und Getränkebox. Bitte? Hier, für die Bar. Jeder 5 Freigetränke. Meinetwegen. Und ein Zimmer ganz oben. Okay. Junior Suite. Nein. Okay. Und wenn man kein Geld hat, geht man auf die Bank und lässt sein Gehirn als Pfand dort. Und da kriegt man 1000 Mark. Der Mensch kann nämlich nur 2 Tage ohne Gehirn leben. Icke, Hipster-Alarm im Prenzlauer Berg. Da lebt man vegan, nur Yoga und Shoppings für Leute mit zu viel Geld. Trinken Mandelmilchlatte für eine bessere Welt. Kaufen immer nur Bio und supporten Greenpeace. Bringen die Blagen zur Kita am Morgen in SUVs. Leonore, Helene und Rufus Karl-Heinrich. Eure Namen sind kacke, eure Eltern sind peinlich, ey. Icke, der Nabel der Welt, wo sich jeder Busfahrer für was Besseres hält. Und ein Würstchenverkäufer, der bis Starlöhn hat. Narzissten, Asis und Psychos, das Herz dieser Stadt. Hast du eine Frage? Sprich bloß keinen an. Umgangsformen erlernt von einem Cro-Magnon-Mann. Irgendwo auf der Skala zwischen Maulen und Schreien. Nein, Berlin hat's nicht nötig, zu dir freundlich zu sein. Icke. Icke. Dachterrasse. Da drüben. Scheiße. Das leuchtet ja echt alles. Ey, was verbraten die hier eine Kohle? Berlin ist reich, Mann. Und sieht geil aus. Ey, wie Star Wars. Auf Venus. Eigentlich ganz cool gewesen, die beiden Idis. Aber Berlin ist mir irgendwie zu hart. Ja. Und ganz gut, dass Torpedo mit seiner Olschen Schluss gemacht hat. Wieso? Wäre mit leeren Händen nach Hause gekommen. Nee. Da, Baumer. Lava. Wie krass. Na, wer ist der beste Manager? Minuten Berlin. Von Benjamin Quabeck. Mit Marlon Kittel als Dennis. Jürgen Grajek als Thorsten. Anton Quabeck als Boris. Und Christoph Gavenda als Torpedo. In weiteren Rollen Arvid Dumbum, Tunsch Denniser, Doris Plenert und viele andere. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch, Mechthild Austermann und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Katharina Schnell, Regie Benjamin Quabeck. Und die Musik wie immer von Lieb Buddha. Zurückbleiben bitte. Das ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln von 2017.